Wir rufen Helmstedt. Helmstedt, bitte melden. Hallo, hallo, hier ist Helmstedt. Hier ist die Autobahn, die Zonengrenze Helmstedt, die im Laufe der Jahre nach dem Kriege eine gewisse Weltberühmtheit erlangte. In diesem Augenblick ist es soweit. Der 12. Mai, 0 Uhr, 2 Minuten. Professor Frohne, der Direktor für Verkehr im Bizonalen Verwaltungsrat, hat soeben die Tore geöffnet und unter dem Applaus und dem Jubel der Hunderte von Menschen, die hierher gekommen sind zur Autobahn, setzt sich jetzt der erste Konvoi mit britischem Militär in Bewegung. Ein kleiner Personenkraftwagen an der Spitze, dann 1, 2, 3, 4 große Lastwagen mit alliierten militärischen Gut, jetzt einige Pressepersonenwagen hinterher, 10, 15, 20 Wagen sind in diesem Augenblick vielleicht schon durchgefahren und durchfahren die Strecke Niemandsland. Es sind etwa 100 Meter von hier, von der britischen Seite bis zur russischen Seite. Dort über den Schilderhäuschen an der russischen Zonengrenze, nach dem Abschluss des Niemandslandes, leuchten die roten Sowjetsterne und unter Feuerwerk und Scheinwerfern und den Blitzen der vielen Reporter aus der ganzen Welt, die in dieser Nacht nach Helmstedt gekommen sind, durchfährt jetzt auch in diesem Augenblick der erste Kraftwagen die russische Grenzkontrolle auf der anderen Seite des Niemandslandes. Der letzte Personenwagen ist soeben hindurchgefahren und wieder strömen die Menschen vor dem Tor, das mit dem Union Jack geschmückt ist, zusammen. MP hat schwere Mühe, die Hunderte von Menschen wegzudrängen. Die Kameraleute aus der ganzen Welt und die Fotografen drängen sich dazwischen. Immer wieder blitzt es auf, immer wieder ein neuer Schnappschuss, ein Stückchen Weltgeschichte, eine Zehntelsekunde, vielleicht hier an der Zonengrenze, an der Autobahn in Helmstedt.